Ja, hi, hallo. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Kopf und Herz. Ja, es ist jetzt 22 Uhr und ich wollte euch noch einen Podcast durchschicken. Ich habe mir heute irgendwann mal schon mal Gedanken über meinen Podcast gemacht. Aber ich muss euch vorwarnen, das ist ein Podcast ohne Konzept. Ich werde einfach so drauf losquatschen und hoffen, dass was Gutes dabei rauskommt. Also, das eine, was ich euch erzählen wollte, ist, dass ich mir in einem Secondhand-Buchladen die gesammelte Kollektion, die Klassik-Sammlung gekauft habe. Das ist so ein Sammelbuch mit über klassische Musik aus den 90ern. Das ist ziemlich freaky. Und es gibt so einen 1-Euro-Buchladen-Shop bei meiner alten Wohnung in der Gegend. Und da war ich zu meinem Töpferkurs gefahren, der leider ausgefallen ist, und bin dann in den 1-Euro-Buchladen-Shop und dann habe ich mir die gesamte Sammlung gekauft. Und jetzt versuche ich, diese Notenbeispiele darin umzusetzen auf dem Klavier meiner Freundin, zu dem ich ja nun auch dauerhaft Zugriff habe, seitdem wir zusammen wohnen. Und das läuft ganz gut. Nun habe ich schon so diesen komischen Walzer gelernt. Und was war das andere? Ja, den Hochzeitsmarsch von Mendelssohn. Ja, damit, das ist ganz nett und vielleicht lerne ich so ein bisschen Klavier spielen. Auf ganz einem Laien-Niveau, aber immerhin im Do-it-yourself-Verfahren. Ja, davon wollte ich euch berichten. Dann wollte ich euch davon erzählen, dass ich festgestellt habe, dass da doch was war. Ja, da war irgendwas. Da war irgendwas. Das ist mir gar nicht als Neuigkeit so richtig aufgefallen. Das war um den 20. Oktober rum. 18. glaube ich genau. Was war denn da? Na? Ja, es war das zweite Coming Out einer Anchorwoman im deutschen Fernsehen. Und irgendwie ist das eigentlich so ein bisschen spurlos an uns allen vorbeigegangen. Ja, diese Dunja, ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, weil die auch immer im Morgen, diese Morgenmagazin vor allem auf CDF und im Heute-Journal wohl, Moderatorin. Und die hat sich geoutet, dass sie mit einer Mareike vom Uschis Orchester, einer Pop-Punk-Band, zusammen ist. Die Sängerin von dieser Pop-Punk-Band zusammen ist. Ja, das ist irgendwie, ist das passiert um den 18. Oktober rum und ich dachte mir immer, ey, das ist ja sowas von sonnenklar, dass diese Frau vom Morgenmagazin, diese Morgentante, lesbisch ist, dass ich das nicht als Neuigkeit wahrgenommen habe. Also das ist also, ihr müsst euch das vorstellen, das verschwimmt bei mir in so einem, also das ist bei mir morgens so manchmal. Schalten wir noch hier den Fernseher ein, gucken Morgenmagazin. Meine Freundin macht sich fertig für ihren Bürojob da, zieht ihre Büroklamotten an. Gleichzeitig läuft Dunja auf Morgenmagazin. Und das hat sich bei mir so überschnitten zu einem Bild, das eigentlich nur die Frage offen gelassen hat, wer ist das im Fernsehen? Warum weiß eigentlich niemand, dass diese Frau lesbisch ist und warum wird darüber nicht gesprochen? Und dann war das eigentlich für mich nun nicht so eine Neuigkeit, weil mir eigentlich schon von vornherein irgendwie das klar war, dass diese Person lesbisch ist. Jedenfalls haben wir also eine neue, wichtige lesbische Person eigentlich in der Öffentlichkeit, die sich doch irgendwie mal einsetzen könnte für lesbenpolitische Themen in Deutschland. Ihr könnt euch daran erinnern, dass ich einmal einen Hass-Podcast gemacht auf Anne Will gemacht habe, weil die ja nicht aus dem Knick kommen, sich irgendwie politisch zu engagieren für queere Angelegenheiten. Und da habe ich mir überlegt, ja, jetzt können wir alle unsere Leidenschaft auf Dunja vom Morgenmagazin legen, die ja auch die Heute-Journal gucke ich so gut wie gar nicht an, da irgendwie aktiv ist als Anchorwoman. Und ja. Und ich habe darüber auch im After Ellen Blog gelesen, Da bin ich nicht die Einzige, die so große Hoffnungen auf unsere Idole im deutschen Fernsehen legen. Ich werde euch die Zitate aus diesem Blog mal in den online stellen zum Podcast. Und ich möchte jetzt einfach Dunja, hallo Dunja vom Morgenmagazin, begrüßen von mir. Herzlich willkommen, wunderbar, dass du dich geoutet hast. Sei willkommen mit offenen Armen und engagier dich für die lesbische Community. Nimm deine Aufgabe als Idol von vielen, vielen jungen Menschen wahr. Mach irgendwas draus. Sei uns ein Vorbild, sei uns eine politische Vorreiterin. Wir würden uns, glaube ich, viele, viele, viele junge Lesben, zumal junge migrantische Lesben, denen ich ja auch angehöre, ich glaube, so ähnlich wie Dunja, die hat ja auch einen arabischen Vater, so wie ich auch, würden sich darüber freuen, so ein tolles Idol, so ein tolles Vorbild, ein Role Model im Fernsehen zu haben. Ja, also mach was draus. Ich glaube an dich. Du hast allen Vorschuss, den du dir wünschen kannst. Dunja, ich zähle auf dich. Ansonsten kriegst du auch einen Hass-Podcast reingedrückt, so wie Anne will. So, das dazu. Zu Dunja aus dem Morgenmagazin, die ja jetzt auch irgendwie für den Rest der Bevölkerung geoutet ist. Dann wollte ich eine neue Idee umsetzen mit euch zusammen, die da heißt: Sende dem Podcast Kopf und Herz eine Frage, die dann in der Sendung oder in dem nächsten oder einer der nächsten Podcasts beantwortet wird. Das könnten zum Beispiel Fragen sein zu eurer Beziehung, zum Coming Out, zu einer politischen Frage oder zu einer Styling-Frage oder welche Fragen euch auch immer einfallen. Ich werde da ganz auf eure Kreativität bauen. Sie sollten irgendwas mit dem Thema lesbisch sein, Feminismus, Gesellschaft, Beziehung, Liebe, eventuell Sexualität zu tun haben. Und ich werde dann meinen Senf dazugeben und euch versuchen, diese Frage zu beantworten. Ich werde eventuell auch andere Personen befragen dazu und werde euch mitteilen, was ich denn so für ein Echo auf eure Frage erhalten habe. Und ich denke, das könnte eine ganz interessante Idee für einen Podcast geben. Ich werde das jetzt erstmal so machen, dass ich die ersten die besten 1-2 Fragen auswähle und die dann beantworten werde. Also schickt mir eine E-Mail. Den Link findet ihr auf meiner Homepage. Und dann beantworte ich euch eure Frage. Live. Also nicht live, aber audiomäßig. Hi. Ja. Hi. Hi. Ja, meine Freundin kommt gerade rein. Sag mal hallo. Hallo. Ja, hallo. So, das soll es auch schon gewesen sein. Also, Dunja, mach was draus aus deinem Promi-Dasein. Werde die neue Vorreiterin lesbischer politischer Forderungen in Deutschland. Schickt mir eine E-Mail mit einer Frage, die ihr gerne an Kopf und Herz wenden möchtet. Ich werde sie versuchen zu beantworten. Und drittens werde ich euch berichten, welche Fortschritte ich an dem Klavier mache. Tschüss, macht's gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ganz tolle Erlebnisse in Zukunft mit dieser Superlesbe vom Morgenmagazin. Tschüss.